Der Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News vom 20. Juni zufolge protestieren die Bewohner der Stadt Pyeongtaek vom Bezirk Gyeonggi hart gegen die Willkür der US-Truppen, die in der Nähe des Wohnviertels ein Radargerät installiert haben. Im Mai hat die US-Marineinfanterie in Südkorea unter dem Vorwand der Luftwache an einem Ort, der vom Dorf mit ca. 60 Familien nur 20 Meter entfernt ist, ein Radargerät aufgestellt.